HR2 Kultur. Feature. Dazu begrüßt sie Dorothee Meyer-Karweg. Rohr Wolf war Romancier, Lyriker, Avantgardist und Hörspielautor. Legendär waren beispielsweise seine Fußballcollagen. Vor 5 Jahren, am 17. Februar 2020, ist er gestorben. Aus diesem Anlass wiederholen wir das folgende Hörbild mit vielen Originalaufnahmen. Mein Leben war uninteressant. Mein Leben war kahl, still, ereignislos und eigentlich nicht erwähnenswert. Mein Leben floss so dahin. Es war ein unauffälliges Vorbeitreiben an ganz kleinen Bewegungen oder an gar nichts. Von Anfang an bis zu diesem Moment, bis jetzt, wo ich vor Ihnen stehe, um Ihnen etwas aus meinem Leben zu erzählen. Er düpiert uns, er spielt mit der ganzen Welt, dachte ich. Er stößt seine Töne, tatsächlich, er stößt sie, aber er stößt sie so sanft, dass es eigentlich gar kein Stoßen ist, sondern ein ganz leichtes Herausgleiten von Tönen. Ich habe mehr Verdruss gehabt wie gut und bin noch da. Der Vater hat mich ein bisschen an der Wand gedrückt, verstehen Sie mich? Und das habe ich ein Weg gemacht, bin fort, gell? Auf Wiedersehen. Sprache ist für mich einer der wichtigsten Wirklichkeitsmittel. Ich habe ein relativ gutes Verhältnis zur Öffentlichkeit, wenn ich selber nicht in Erscheinung treten muss. Autoren, die bei jeder Gelegenheit als Gewissen der Nation aufmarschieren, sind den deutschen Studienräten womöglich immer noch lieber als die Vertreter der Poesie und der engagierten Leichtigkeit. Er gehört ja zu den wenigen Autoren, die alle drei Sektoren machen. Literal, akustisch und visuell. Tagelang durch das dichte Buschwerk, ja, das kommt jetzt. Und kein Ausweg, wie? Ja, das stimmt. Und was noch? Während die Bewohner der Fremde verborgene kleine Löcher kennen, aus denen sie kommen und nach Belieben alles niedermachen und was vorbeigeht, wie? Was denn noch? Nichts. Wie soll ich sagen, die Poetik, das alles und nichts. Es ist jederzeit mit allem zu rechnen. Ich stamme aus einer Familie von erfolglosen Verbrechern. Von einsamen Mördern, die keine Opfer fanden, unglücklichen Dieben, denen nur leere Brieftaschen in die Hände fielen. Von erkälteten Schauspielern, die ihre Texte verschluckten. Ruinierten Betrügern, ausgepfiffenen Pianisten, verschollenen Forschern und verzweifelten, in die falsche Richtung reisenden Reisenden. Jetzt wandert das Mondlicht an der rechten Seite des Zimmers entlang. Von Jürgen Roth. Worüber wollen wir reden? Über Reisen. Über Landschaften. Über Orte? Über Räume. Über Wohnungen vielleicht. Und Türen. Mal sehen. Wäre das alles? Nein. Nein. Wir wollen über vieles. Naja, über einiges mehr reden. Wir wollen etwas über Musik hören. Über das Schreiben. Über Töne und über das Radio. Ja, das Radio. Und über den Fußball. Natürlich, den Fußball. Und über Wörter. Über Wörter? Gewiss. Selbstverständlich über Wörter. Über Wörter. Gut. Das ist gut. Das Schreiben beginnt überhaupt nicht am Tisch. Es hat immer irgendwo schon begonnen und es hört, das ist kein Vergnügen, nirgendwo auf. Anlass sind überall kleine und kleinste Stoff- und Sprachpartikel, die mich reizen und anstoßen, die ich notiere, die sich von selbst zusammendrängen und Beziehungen anknüpfen wollen. Rohr Wolf, 1932 in Saalfeld in Thüringen geboren, beginnt früh zu schreiben. Gedichte, die er später vernichtet. Doch wir wollen die Reihenfolge der Ereignisse einmal, einmal wollen wir sie doch einhalten. Bevor ich geschrieben habe, habe ich gelesen. Bevor ich gelesen habe, habe ich geschrieben. Aber bevor ich geschrieben und gelesen habe, habe ich mir Geschichten erfunden, in die ich nachts wie in den warmen Bauch hineinkriechen konnte. Am Ende irgendeines Krieges stand ich ohne Mütze, ohne Koffer und, wie mir auffiel, auch ohne Mantel in der Bahnhofskälte auf dem Vorplatz zwischen den Schornsteinresten und den zerfallenen, fensterlosen Backsteinfabriken auf der leeren, unbeleuchteten Bahnhofsstraße, die ich langsam hinaufging, um zu sehen, wohin das führt, was ich damals den Anfang der neuen Verhältnisse nannte. Ganz so war es nicht. Vermutlich. Das muss uns aber nicht stören. Nach diesem Vorgang suchte ich etwas Zerstreuung und begann, mich in meiner neuen Umgebung umzusehen. Eine Bibliothek war zum Glück vorhanden. 700 an Land geschwemmte Bücher. Das war das Erfreuliche. Sagen wir mal, das war das Wichtigste, was mir mein Vater vorgelegt hat. Einen Raum mit einer richtigen großbürgerlichen Bibliothek. Ob er die Bücher auch gelesen hat, das bezweifle ich mittlerweile. Ich habe sie gelesen. Also ich habe in der Frühzeit angefangen, mich an Bücher zu gewöhnen und sie für etwas Schönes und Wärmendes zu halten. Welche Bücher, Herr Wolf, haben Sie damals gelesen? Die Klassiker und alles Mögliche. Kafka, Karl May und vor allem Jules Verne. Seine Komik, seine Fantastik, seine eigenartige Poesie haben mich wahrscheinlich mehr fasziniert als das technische Inventar. Er hat alles geplündert, was ihm in die Hände kam. Seine Bücher waren magisch und real, komisch und melancholisch, grausam zärtlich, entsetzlich und poetisch und fratzenhaft und fabelhaft. Und dabei stellt er wie spielend eine sich fortwährend verändernde Umwelt dar. Heute kommt es mir vor, als seien auch seine wütenden und hinterlistigen und opulenten Angebote von Details, seine stampfenden Wortreihen, so etwas wie eine Vorwegnahme einer poetischen Methode von heute. Roher Wolf. Mitteilungen aus dem Leben des Vaters. Später, als ich vom Dienst kam, in schwarzen Korthosen mit Koppel, Schulterriemen, Braunhemd, Fahrtenmesser und so fort, mit den 7 Schwertworten, die ich aufsagen konnte wie geschmiert, mit meinem Lieblingslied »Wir zogen jenseits der Grenze mit Bomben gegen den Feind«, saß er plötzlich wieder am Tisch. Wie es mit meinem Klavierspielen stünde. Ich spielte »Wir flogen jenseits der Grenze«. Damals kam er aus Norwegen mit vielen Geschichten oder aus Griechenland mit vielen Geschichten. Ich sah seinen Feldwebelsäbel hängen. Jetzt hatte er also 2 Sterne und 2 Tressen am Ärmel. Und es schien ihm nicht zu gefallen, dass ich jetzt »Unsere Fahne flattert« uns voranspielte, was ich denn außerdem noch spielen könne. Ich könne noch Bomben auf England spielen. Er aber wollte den Jägerchor aus dem Freischütz hören, den ich nicht spielen konnte. Im Jahre 1947 beschloss ich, Jazzfan zu werden, und zwar in Thüringen, wo man den Sender AFN gut empfangen konnte. Die früh antressierte Ehrfurcht vor einer höheren Art von Musik, der man im dunklen Anzug gegenüber zu sitzen pflegt, hatte sich ohnehin nicht so recht entwickeln wollen bei mir. Es fiel mir also nicht schwer, sie ganz rasch und endgültig zu vergessen. Ich behaupte sogar, dass das Radio in einer bestimmten Phase einer der wichtigsten Gegenstände meines Lebens war. Zeit und Ort sind dabei von allergrößter Bedeutung. Zwischen 1947 und 1953 in Thüringen, in der DDR. Das war die Zeit meiner ersten Bekanntschaft mit dem Jazz. In einer Gegend, in der der Jazz zwar nicht ausdrücklich verboten war, aber doch allgemein als anstößig galt, als etwas, das gegen die Gesundheitsvorstellungen einer sehr mürrischen, ungemein langweiligen Kulturideologie verstieß. Radio war ein nächtliches Ereignis. Es hatte etwas angenehm Gefährliches, etwas zart Unerlaubtes. Und die Dunkelheit war gewissermaßen Voraussetzung für ein konzentriertes und zugleich sinnliches Hörabenteuer. Roher Wolf bewirbt sich um einen Studienplatz. Er wird aus ideologischen Gründen abgelehnt. Er wird Betonbauer. Im Sommer 1952 fährt er mit dem Fahrrad nach Berlin, um Louis Armstrong zu sehen. Im August 1953 verlässt er die DDR. Männeraufnahmelager Sandbostel, ein ehemaliges KZ. Danach Stuttgart. Er schlägt sich mit diversen Tätigkeiten durch und kommt im Oktober 1954 nach Frankfurt am Main. Da ist er nun. Dieser so unglaublich untypische DDR-Mann, der uns da aus Thüringen herübergeschneit ist. Vermutlich und genauer bei Schneeregen, versetzt mit einem gefährlichen Wintergewitter. Fortan, schreibt Eckart Henscheid weiter, spielen viele Katastrophen, Katastrophenandrohungen, sich zumeist lautlos ab. Wie verhuscht. Auch und gerade im friedvoll harmlosen. Es ist zweifellos wahr, ich habe die Welt entdeckt. Und mehr als das. Nun liegt der Planet vor uns. Das andere haben wir alles durchflogen. Was wird dieser Planet bringen? Was für Geheimnisse, was für Unbekanntes? Was für Nachrichten von Kuh oder Spuren von Kuh? Von Zeit zu Zeit springen fliegende Fische in die Luft. Sie tauchen auf aus dem Meer am Horizont und verschwinden. Noch ist Kuh nicht zu sehen. Vor uns liegt alles, was wir sehen. Wir staunen. Das Meer liegt ganz stumm. Nicht nur in Rohrwolfs Hörspielen, wie hier in der Trilogie Auf der Suche nach Dr. Kuh, spielt das Reisen, und sei es im Traum, eine gewichtige Rolle. Das Motiv des Reisens durchdringt oder durchwandert ebenso sehr das lyrische und das Prosawerk. Etwa den 2007 erschienenen Kompaktroman Die 49. Ausschweifung. Dem Kapitän, einem Mann namens Töpfer, der mich an Bord freundlich begrüßte, stellte ich mich als Forschungsreisenden vor, als Wetterforscher, der eine Schiffsreise bis ans Ende der Welt zu machen beabsichtigt, bis an die Stelle, wo ein riesiges Gestrüpp von oben herabhängt und dahinter ist alles gefroren, alles glatt, eine kolossale Glätte, knirschend und kalt. Beiläufig, im Vorübergehen oder Vorüberschweben, geschieht in dieser kalten, knackenden, dampfenden, fauchenden Welt des Reisens und Umherschweifens Unerhörtes, Wüstes, Bestialisches. Morde an Bord waren etwas Gewöhnliches. Keiner verlor ein Wort über Morde. Man fand eines Morgens drei in Stücke geschnittene Matrosen. Man fand auch das blutige Hemd des Kapitäns, Körbe mit zerhackten, angenackten Gliedern, verschiedene Schädel. Darunter befand sich auch der Kopf des unglücklichen Kochs, der mir am Abend zuvor noch seine Lebensgeschichte erzählt hatte. Dürfen wir, nebenbei gefragt, das Reisen als die eigentliche Existenzform des Menschen bezeichnen? Natürlich. Warum denn nicht? Ein Mann hatte vergessen, wie groß die Welt ist und wie wenig es genügt, gut zu Fuß zu sein, um von da, wo er war, bis an die Stelle zu kommen, die man ihm als recht hübsch und aussichtsreich empfohlen hatte. Er machte sich also auf den Weg, doch er hätte sich diese Mühe sparen können. Das war allerdings das Geringste. Das Ärgste kommt noch. Die Aussichten waren übel, aber wir waren ohnehin zu matt, um uns auf Aussichten einzulassen. Und wir waren zu matt, um wieder zurückgehen zu können. Aber vorwärts konnten wir auch nicht gehen, rechts und links auch nicht, also vielleicht nach oben oder nach unten. Nach oben war die Steilheit dieser Schlucht gänzlich unüberwindlich. Aber nach unten fanden wir tatsächlich nach einiger Zeit einen Gang, der uns bequem hinausführte aus dieser Schlucht, allerdings hinein in eine andere Schlucht, die womöglich noch enger war als die vorangegangene. Gerüche, Geräusche, Klänge, Wörter, Einsamkeit, Häuser, Städte, Bewegungen, Abenteuer, Gegenden, Meer, Entgrenzung, eine ungeheure Leichtigkeit, die Schönheit des Gelingens, die Unaufhaltsamkeit der Unternehmungen, Nachrichten aus der bewohnten Welt. Es war ein schönes, gepolstertes Fahren, bei dem er die Grobheiten und Enttäuschungen des gewöhnlichen Lebens vergaß. Das Leuchten gefiel ihm, das Strahlen der rasch vorbeigleitenden Ereignisse, das unablässige Funkeln zwischen Bobbacht und Bacharach, die schwach verschwimmenden Lichter, während der Morgen anbrach und der Tag verging und in aller Ruhe der Abend kam, ganz lautlos und nahezu windlos und wolkenlos. Karl Schramm, ein Mann von ausgebreitetem Ruf, von einer hier nur in Beispielen andeutbaren Beliebtheit, geht, obwohl er das Meer und die Schifffahrt liebt, eines Tages zu Fuß von Peru nach Buenos Aires. In die Tiefe der Erde hinabstoßend kommt er nach Wochen zurück, ganz von Erde bedeckt, zum Entzücken der Damen, die ihn mit Beifall begrüßen. Das Große, das Kleine, das Innere und das Äußere, das alles treibt Schramm zu den fürchterlichsten Erkenntnissen, die er in seiner Schrift über die Nutzlosigkeit der Dinge niederlegt. Er reist nach Ägypten, wo er in Explosionen und dunkle Zusammenhänge gerät. Schließlich hält er sich von der Öffentlichkeit fern und vergräbt sich in seinem Zimmer, was aber nicht der Wahrheit entspricht, denn in Wirklichkeit ist er längst auf dem Weg nach Rangoon. 1992 erhält Rohr Wolf den Bremer Literaturpreis. In einem Telefoninterview sagt er: Wahrscheinlich ist sehr viel eben dieser Reiseliteratur durch meinen Kopf geflossen und hat seine Spuren hinterlassen. Es könnte schon sein, dass es aber auch meine Ansicht von der Realität ist, von der, die uns umgibt. Es ist also dann durchaus nicht mehr ein Rückgriff auf das 19. Jahrhundert, wie Sie meinen, sondern es ist eine Sichtweise, die Gegenwart, also unsere Umgebung zu betrachten. Wollen wir ein paar Jahre zurückgehen? Ja, gehen wir genau 38 Jahre zurück. 1954 nimmt Rohr Wolf in Frankfurt ein Literaturstudium bei Walter Höllerer auf. Bei Theodor W. Adorno und Max Horkheimer hört er Soziologie und Philosophie. Ich habe die intellektuelle Heimat gefunden im soziologischen Seminar bei Adorno, bei Horkheimer, auch bei einigen Literaturwissenschaftlern. Also Höllerer war damals auch in Frankfurt. Adorno spricht auch über den Jazz, über den rekredierten Hörer und die Pseudoaktivität der Jazzhörer. Ihre Ekstase ist ohne Inhalt. Dass sie zustande kommt, dass der Musik gehorcht wird, das ersetzt den Inhalt selber. Was nun? Da sitzt dieser wunderbare Professor Adorno und sagt etwas gegen den Jazz. Und ich bin voll Leidenschaft und Zuneigung zum Jazz. Was muss ich denn jetzt machen? Ich, 22-Jähriger, muss ich jetzt den Jazz ebenso behandeln, wie er es tut? Oder darf ich beides? Darf ich ihn weiter zuhören und zugleich auch Miles Davis zuhören oder Big Spiderbecke? Also ich habe mich für das Doppelleben entschieden. Frau Wolf lernte ich kennen, als ich in Frankfurt anfing zu studieren und ziemlich bald im Studentenhaus auf diese Zeitschrift Diskus geriet, wo ja der Rohr Wolf auf den Literaturseiten ziemlich aktiv war. Er und der Karl Rieger waren da sehr aktiv und ich glaube, ich wusste lange Zeit nicht, dass Rohr Wolf von Raoul Tranchira der gleiche ist. Peter O. Kotjewitz, Schriftsteller. 1958. Moment, Raoul Tranchira. Mit der Ruhe. Wir werden später darüber reden und... Nein, bitte jetzt. Na schön, dann machen Sie mal. Raoul Tranchira, Alter Ego von Rohr Wolf. Aus Raoul Tranchiras Welt- und Wirklichkeitslehre aus dem Reich des Fleisches, der Erde, der Luft, des Wassers und der Gefühle. Erschienen 1990. Der Eintrag unter dem Stichwort Nichts. Nichts ist das Gegenteil von etwas. So wie das Loch das Gegenteil von etwas anderem ist, das wir jetzt nicht beschreiben müssen. Nichts ist das Loch in den Worten. Öffnen Sie den Mund so weit wie möglich, vergessen Sie nicht, sich Mühe zu geben, ihn ganz aufzumachen, und nun sagen Sie nichts. Oh. Oh. Schluss jetzt. Anfang 1958 veröffentlicht Rohr Wolf in der renommierten Studentenzeitschrift Diskus einen ersten bedeutenden Prosatext. Entdeckung hinter dem Haus, an dem Brigitte Kronauer retrospektiv auffällt. Der subjektiv-phänomenologische, nicht-psychologische Blick auf Alltägliches wie Sensationelles, die Lust an Benennungen, die Vorahnung späterer textlicher Höchstgeschwindigkeiten. 1961 schließt Rohr Wolf das Studium ab. Eine wissenschaftliche Laufbahn und eine Promotion über die Komik bei Kafka verwirft er. Mir war völlig klar, dass mir das selbst nicht gelingen würde. Vielleicht ist das ein Ergebnis dieser Begegnung. dass meine Möglichkeiten, die ich erreichen wollte, nicht auf der Linie von Adorno zu suchen sind. Da war der akademische Weg in dieser Richtung zugesperrt. Ich hatte die Absicht zu schreiben, so zu schreiben, wie ich schreiben wollte. Das habe ich ja dann auch getan. Wolf wird für 2 Jahre Literaturredakteur beim Hessischen Rundfunk. Sein Vorgesetzter ist der Musil-Herausgeber Adolf Frisé. Also die Autoren, die ich da angeschleppt habe, und das waren Erstveröffentlichungen von ganz unbekannten Leuten, die hießen Peter Weiß, die hießen Thomas Bernhard, die hießen Ludwig Harrich, die hießen Piwit und so weiter. Er setzt in seinen abendlichen, beinahe nächtlichen Sendungen, etwa im Studio für Neue Literatur, Vertreter der experimentellen Literatur durch. Zum Beispiel Franz Mohn, einen Exponenten der konkreten Poesie, dessen erstes Hörspiel Herz Zero Rohrwolf 1962 ins Programm nimmt und wie folgt annonciert. Durch radiophonische Mittel bilden sich völlig neue, zuweilen unverhoffte Kombinationen, die dem ursprünglich gedruckten Text alle typischen Eigenarten eines Hörtextes geben. Eines Textes also, der auf den Rundfunk als Medium angewiesen ist. Mohn selber nennt das, was entstanden ist, einen Versuch. Und damit trifft er genau, was wir in unserem Studio programmatisch seit einigen Jahren verfolgen. Nämlich, die Literatur in jenem Stadium zu überraschen, in dem sie sich noch nicht zur Ruhe gesetzt hat. Im Sommer 1963 kehrt Rohrwolf dem Hessischen Rundfunk den Rücken. Er will nur noch schreiben. Nur noch das schreiben, was er schreiben will. Im folgenden Jahr erscheint bei Suhrkamp sein Romandebüt Fortsetzung des Berichts. Eine Schilderung einer monströsen Mahlzeit, verschränkt mit der Erzählung über eine Wanderung. Die ersten Zeilen lauten: Nun, nachdem ich alles beschrieben habe, diese zurückliegende Zeit, diesen Weg mit den Bewegungen und Erscheinungen, den Bildern und Geräuschen, diese Landschaften mit den Knollen, Kuppeln und Buckeln, den Rinnen, Wannen und Gruben, nähere ich mich dem Ende des Berichts. Was sagt die Kritik? Helmut Heißenbüttel. Die Darstellung Wolfs ist vokabulär. Wolfgang Weihrauch. Je mehr man sich in das außerordentliche Opus Wolfs hineinbegibt, das sich allen Definitionen der herkömmlichen Poetik entzieht, desto rätselhafter wird es. Rätselhafter, weil vieldeutiger. Hans Magnus Enzensberger. Dieses Verfahren ist fantastisch und rational zugleich und damit tief humoristisch. Peter Handke. Fortsetzung des Berichts ist im deutschen Sprachgebiet der erste ernstzunehmende Versuch, für diesen Strom des Bewusstseins eine neue sprachliche Form zu finden. Landschaften, Orte und mehrere Männer. Wir schweigen nun. Nicht einmal Bemerkungen über die Stille sind uns erlaubt. Hören wir stattdessen zunächst in Rohrwolfs erstes Hörspiel hinein. Der Chinese am Fenster. Fertiggestellt im Jahre 1970. So war es. Alles war faserig, brüchig, im Alter hohl. Mit der flimmernde Himmel, faltig, die kratzenden Raben, die blutenden Hunde, die fressenden Flechten, die rauschenden Röcke, die haarigen Hügel, die tropfenden Schnauzen, die platzenden Kolben, die trockenen Flocken, das rauschende Laub, die tickende Sonne, die hüpfenden Büsche, die Büsche, jawohl. Diese ganze Gegend, in der der Chinese bleich aufgedunsen lag, war von Büschen umgeben. Büsche. Büsche, überall Büsche. Immerhin, ich habe über Olm geschrieben. Ich habe oft über Olm geschrieben, nicht nur über Niederolm, auch über Oberolm. Ich habe über Mainz geschrieben, über die große Kaltluftglocke über Mainz. Ich habe über einen Fall geschrieben, der sich zwischen Bobbacht und Bacharach ereignet hat und über andere Fälle, die sich in Mörz ereignet haben oder in Brüm, auf dem Motzenberg oder auf dem Betzenberg. Der Schleim der Planeten, durch den sie warten, hält die Luftreisenden nicht auf. Der heiße, kochende Schlamm, die Blasen, die Beulen, die Buckel, das ist kein Hindernis. Auch nicht der dünne, knisternde Boden im Dings, im Schein einer Sonne oder im Schein eines ganz harten, angenagelten Mondes. Halten Sie das für einen Mond? Für eine Art Mond, schon. Ja, nicht direkt Mond, aber eine Art Mond. Ja. Aber Sie sagen natürlich nichts dazu, Blanz. Was? So gar nichts, ich hab vor Jahren gesprochen. Jemand bricht durch die dünne Kruste, über die die Reisenden gehen. Sein Schrei ist lange zu hören, als er hinabfällt aus einem unbekannten Grund. ungefähr 40-jähriger Mann aus Olm war am Montag in Ulm unterwegs, wo er von einem ungefähr 30-jährigen Mann, der ihm entgegenkam, mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen wurde. Der Schlag erfolgte ohne ersichtlichen Grund. Mehrere Männer, im Untertitel als ziemlich kurze Geschichten ausgewiesen, besteht in der Hauptsache aus einer Reihe von Kurz- und Kürzesterzählungen, die stereotyp mit Wendungen wie ein Mann kam, ein Mann hatte, ein Mann überraschte einsetzen, beziehungsweise dieses erzählerische Entree wie folgt variieren. Eines Tages fiel ein Mann vom Stuhl. Eines Tages fiel ein Mann vom Stuhl. Er saß, wie berichtet wurde, auf die gewöhnlichste Weise auf einem Stuhl und fiel plötzlich herunter. Als er am Boden lag, sah er plötzlich auch einen anderen Mann, den er zuvor gar nicht beachtet hatte, vom Stuhl fallen und kurz darauf einen bisher noch nicht in Erscheinung getretenen dritten Mann. Als alle am Boden lagen, begann die Sache erst richtig. Plötzlich fiel auch ein vierter Mann vom Stuhl. Aber das war noch nichts im Vergleich zu dem, was später passierte. Ein Fall größerer Zufriedenheit. In der Nacht zum Dienstag öffnete ein Unbekannter die Eingangstür der Wirtschaft Kolb in Worms, trat an den Tresen, bestellte ein Bier und trank es in einem einzigen Zug, wobei er die Augen schloss und insgesamt einen tief zufriedenen Eindruck machte. Aus. Aus? Aus? Aus? Aus? Aus? Aus? Aus? Wir waren schon lange gegangen. Da sahen wir plötzlich, dass wir in einer anderen Gegend gingen. Sie täuschen sich, sagte Nobu. Wir gehen nicht, wir reiten. Und wirklich, jetzt merkte ich, dass wir ritten in einer anderen Gegend. Nobu, der das letzte Wort gesprochen hatte, schwieg. In seinem Mund befand sich noch eine Zigarre. Mit seiner bloßen Hand hielt er sie eine Weile in die Luft. Und wir ritten schaukelnd hinein in die andere Landschaft. Ist es schön hier? Schön ist es schon. In Marl, wo man alles besser zu wissen scheint, wird zwar behauptet, dass diese Schamlosigkeiten von einer so minderen Qualität gewesen seien, dass man sie nicht mehr erwähnen müsse. Außerdem sei diese Sache vorbei, die Welt habe sie ohne Schaden ertragen und einen Anspruch auf Ruhe, auf Stille, sagt man in Marl, auf Verschwiegenheit. Nicht verschwiegen sei, was Roher Wolf, unterdessen in der Schweiz ansässig, in den späten 60er und den frühen 70er Jahren erlebte. Ich war abenteuerlustig genug, um zu sagen, ich werde mich jetzt mal für ein Jahr lang hier aus Basel verabschieden und nach Frankfurt ziehen. Meine Frau war einverstanden. Dann habe ich mich freigemacht und habe angefangen, meine Hörspiele zu schreiben und einen Film zu machen mit Peter Lilienthal. Und Dankeschön, nichts zu danken zu schreiben. Bin aber so peu à peu immer auf diese Versammlung gegangen und hab mir die Schmetterreden angehört, die dort abliefen. Also meine Beziehung zum ideologischen Teil der 68er Bewegung war dünn und dürftig. Zumal mir mein Freund Rihan, mein Nachfolger beim Diskus, erzählte, dass die 68er sofort, als sie an die Macht kamen, also diese ideologisch fixierten 68er, sofort den Diskus, mit dem mich ja noch viel verbunden hat, sozusagen als Wandzeitung benutzt haben. Und alles, was mit Literatur, mit Kunst, mit anderen Dingen zu tun hatten, sofort gestrichen haben. 3 Jahre später. Ich hatte ein Stipendium in Berlin im Oktober 71. Und ein Freund, Kollege rief mich an und sagte, heute Abend kommen wichtige Menschen zu mir. Es gibt was zu trinken, bitte komm auch. Es ist nötig. Warum sollte ich nicht hingehen? Also ich ging und sagte, wo ist das was, wo sind die Leute? Sie waren noch nicht da. Sie kommen gleich. Und dann erschienen plötzlich 3 Personen, ein junger Mann und 2 junge Damen. Die beiden Damen setzten sich auf das Chaiselon und der junge Mann setzte sich mir gegenüber und begann sofort auf mich einzusprechen und einzureden. Wir sind jetzt inzwischen so weit, ich habe diesen Satz nie vergessen. Wir sind inzwischen so weit, das Trinkwasser von Berlin vollkommen zu vergiften. Ich dachte, der macht einen Spaß. Ja, und ich sagte, was wollen Sie denn damit erreichen, etc. Und nach etwa 2 Minuten, nachdem also von ihm offenbar bemerkt wurde, dass ich auf seine Dinge nicht eingehen wollte oder konnte, sagte er den beiden Damen, kommen Sie, kommt, wir gehen. Und alle drei entfernten sich. Der Gastgeber war sehr verblüfft und sagte, so wütend habe er ihn noch nicht gesehen. Ja, wer ist ihn? Wer war das? Fragte ich ihn. Hast du den nicht erkannt? Nein, das war Andreas Bader und das war Gudrun Ensslin und das war Ulrike Meinhof. Deswegen bin ich auch niemals auch ein Sympathisant der Roten Armee-Fraktion geworden oder gewesen. Und das waren sehr viele, viel mehr als man heute glaubt. Ich will jetzt keine Namen aufzählen. Ich nicht. Hatten wir nicht vor, über Räume zu reden? Über Wohnungen? Eventuell sogar über Rohrwolfs 34 Umzüge? Das wollten wir. Aber wir lassen es. Raoul Tranchieras großer Ratschläger für alle Fälle der Welt aus dem Jahre 1983, Stichwort Türen, verschlossene. Kommt man an verschlossene Türen, so schiebt man einen Zettel durch den Türschlitz mit der Mitteilung, dass man da war und sich wieder entfernt hat. Später erfährt man die näheren Umstände. Wollte man die Poetik Rohrwolfs auf einen Begriff bringen, bietet sich an das Anti-Ideologische. Keine Metaphysik, keine Hierarchien, keine Autoritäten, keine Utopien. Man sollte indes auch diesen Aspekt nicht unerwähnt lassen. Die Kritik nennt mich gelegentlich, wenn sie mich freundlich behandelt, einen Wortkomponisten. Ich bin mit dieser Charakterisierung sehr einverstanden. Sie trifft meine Arbeitsweise ziemlich genau. Wo es durch das Abschildern von Realem nicht von außen gehalten wird, sucht das Schreiben seinen Formenkanon in einer Musikalisierung des Verfahrens. Merkt Marianne Kesting an. Rohrwolf selbst erläutert, dass nie eine Spielart von Musik so deutliche Spuren in meiner Schreibarbeit hinterlassen hat wie die Musik von John Coltrane. Die Arbeit an meinem ersten Buch fand statt vor einem unablässig hinter mir abrollenden Coltrane-Band, auf dem ich 3 Platten von ihm gespeichert hatte. Wenn man sich mit einem Stück Prosa, manche dieser Texte sind ja nicht länger als eine halbe Seite, sehr intensiv und eine Woche oder länger beschäftigt, wird das Ganze auch zu einer Art Musikstück. Das heißt, es bekommt eine Melodie. Wendet nicht der eine oder andere Kritiker bisweilen ein, in Rohrwolfs melodiösen, schwingenden, diskontinuierlich fragmentarisch angelegten Büchern verflüchtige sich die Realität? Also ich halte mich für einen Realisten. Natürlich nicht für einen sozialistischen Realisten und auch nicht für einen kapitalistischen Realisten. Ich sage immer, ich bin ein radikaler Realist. Fantasie und Realität sind gleichberechtigt. Oder anders gesagt, das Fantastische ist zugleich das Reale. Rolf Strube. Nicht das Fantastische gibt sich hier als real aus. Vielmehr zeigt die Realität fantastische Züge. Das ist das unerwartet auftretende Erwartete. Ich sag's nochmal. Das unerwartet auftretende Erwartete. Mich reizt einfach das Aufsplittern von Geschichten und das Zerstören von Bildern und Wiederaufbauen und Wiederzerstören. Vielleicht ist das meine Vorstellung von der Umwelt, in der ich mich aufhalte. Franz Mohn betont, dass viele Rohrwolfsche Prosatexte filmisch, bildhaft gebaut sind. Also die Vorstellung, das Bewusstsein, dass er Bilder versprachlicht und seine Sprache verbildlicht, also quasi filmisch macht, ne? Das ist vorhanden. Auch die Bildcollagen, die keine szenischen Momente enthalten, keine Personen enthalten, sind so angelegt, dass sie einen Rohrwolf-Text darstellen können. Als bildender Künstler hat Rohrwolf, angeregt durch Max Ernst, den Surrealismus und den Dadaismus, ca. 5000 Collagen gefertigt. Was aber sagt Rohrwolf? Was ich damals wollte und heute immer noch will, ist eine Literatur, deren Grundstimmung ein Komplott ist aus Leichtigkeit, Schwermut, Spiel, Ernst, Skurrilität, Lust, Spaß und Entsetzen. Wir kommen jetzt zu Rohrwolfs hochartistischen, sprachreflexiven, durchaus vom Nouveau Roman und vom neuen Hörspiel befruchteten Arbeiten fürs Radio, die er seit 1969 schreibt. Wir kommen zur 1987 urgesendeten, schwerelos wehmütigen, zart-hypnotischen, mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichneten Radioballade »Leben und Tod des Kornettisten Bix Beiderbecke aus Nordamerika«. Ich liebe seine Musik. So schreiben zu können, wie er spielt, das ist ein vorstellbares Glück. Er hatte, wenn ich mir alles genau überlege, etwas unwiderstehlich Robert Walsersches. Und es war gar kein Wunder, dass er jetzt mit verstellter Stimme sagt: Ich liebe Töne unaussprechlich. Ich kann, um einen Ton zu hören, 1000 Schritte springen. Beiderbeckes Improvisationen treiben mich heute, und ich sage es ganz offen, immer noch in die Glückstränen hinein. Also das ist so. Nicht? Es ist ein wunderbares Phänomen. Ich kann die Soli von ihm unablässig hören. Und wir kommen zu Rohrwolfs letzter O-Ton-Collage, zum Bananenheinz, in dem sich desgleichen Wolfs tiefe Empathie für seine aus der Wirklichkeit stammenden Figuren spiegelt. Ich war ein fliegender Bananenverkäufer. Oder besser gesagt, wir waren fliegende Bananenverkäufer. Ich habe Rappo gemacht, Rappo Donga. Bananen aus der Luft. Wissen Sie, jeder Ton für sich genommen war schon schön. Aber diese Folge von Tönen war einfach unbegreiflich. Jede Note ganz klar, ganz rein, verstehen Sie? Nicht verschmiert, nicht gemästet. Gemästet? Nicht gemästet, das sind meine Worte. Er spielte ganz mühelos, er spielte so selbstverständlich, wie andere atmen. Von unten weg, von unten raus, der Schuh weg nass, ist der ganze Mensch kalt am Tag. Von unten raus muss warm sein. Das ist das A und O. Und alles andere ist kalter Kaffee. Bleiben wir noch einen Moment beim Jazz. Die verschiedenen Spielarten dieser Musik sind für die literarische Entwicklung des vor ihnen stehenden Mannes ebenso wichtig wie die Lektüre von beispielsweise Kafka oder Samuel Beckett. Ich sage das mit allen Bedacht. Ohne diese lange Beziehung zum Jazz würde ich möglicherweise anders schreiben. Ausverkauf im Hause Ratata, nicht nur wer Mozart. Ihr braucht euch alle nicht zu schämen, wir waren alle mal arm gewesen. Heute sind wir reich, glücklich und schwachsinnig, nicht? Heute sind wir alle reich, blödsinnig, schwachsinnig und glücklich, nicht? Enzensberger, den ich eines Abends traf, fragte mich sehr besorgt, was mit mir los sei. Haben Sie aufgehört zu schreiben? Man hört überhaupt nichts mehr von Ihnen. Da haben wir es. Ein Mann hatte 6 Jahre lang nahezu ununterbrochen fürs Radio gearbeitet, 13 Hörspiele, ausschließlich zum Hören bestimmt, und nicht einmal Hans Magnus Enzensberger hatte etwas gehört. Fußball kann eine sakrale Handlung sein, wenn man es so bearbeitet. Oder es kann eine militärische Handlung sein. Oder es kann eine ökonomische Geschichte werden, nach Plan, oder wie man sich... Ja. Oder eine erotische Liebesbeziehung oder sowas. Ludwig Harig, Schriftsteller. Eckhard Henscheid ergänzt: Ich glaube, in seinem ersten Fußballbuch, nach meiner Erinnerung 1970, Punkt ist Punkt, kommt es schon vor, wo Rohrwolf auf die geheimen Schlüpfrigkeiten des Fußballspiels eingeht, um nicht zu sagen auf die Sexualität des Fußballspiels, in einer Zitatmontage, wo ununterbrochen irgendwelche Mönche eine Hertha belagern und eindringen. Es ist ein großartiger Text, den Rohrwolf auch selber sehr schön und sinnvoll und sinnlich vor allem vortragen kann. Emma wälzte sich auf der Linie im Schlamm. Doch in diesem Moment befreite sich Hertha aus der Umklammerung. Lotte schüttelte Friedrich ab, Emma zog sich zurück und der Dicke stieß nach in die Tiefe. Die unerhört schnellen Mönche hetzten die blau-weiße Hertha. Zweimal rutschte Bernhard das glitschige, nasse Ding aus den Händen. Schon sprang Friedrich dazu und schob ihn lächelnd hinein in die untere Hälfte. Als er das klaffende Loch sah, presste er ihn mit unheimlicher Wucht hinein. Stocktrocken. Jetzt stand er richtig. Lutz ließ nicht locker, der Dicke ackerte wie verrückt, er war voll bei der Sache. Der wuchtige Mann und Paul bediente Emma mit einer Kerze. Sie prallten schwingend zusammen, die Männer mit den schwarzen Handschuhen. Sie arbeiteten lautlos in schwarzen Strumpfhosen im fahlen Flutlicht. Hertha wehrte noch einmal ab, aber es nützte nichts mehr. Die Mönche rissen sie in der Mitte auf. Lutz spritzte schnell in die Lücke und drückte ab, von einem Aufstöhnen begleitet. In den 60er Jahren macht sich Rohrwolf daran, das sprachliche Universum des Fußballs zu erkunden. Er sammelt mit dem Tonbandgerät manisch, akribisch, passioniert Reportersätze, Fangesänge, Wortfetzen und zwar auch an den Rändern der Trainingsplätze, wo man die wirklichen Experten trifft, die Naturdarsteller dieses nie zu Ende gehenden Totaltheaters. Die Objets trouvés schneidet er zu Hause in mehreren Arbeitsgängen zurecht. Eine schier endlose Fron. Wenn du unter den Kopfhörern sitzt, dann pappst du zusammen, dann knickst du weg. Anschließend transkribiert er die isolierten Wortreihen und Bündel und legt Motivordner an. Ach, ich weiß nicht, wie viele Monate ich da abgeschrieben habe. Das ist doch ein Wahnsinn. Ja, ich bin ja auch fast wahnsinnig geworden in dieser Zeit. Irgendwann habe ich es dann aufgegeben. Ich habe unter Zurücklassung einer großen Menge von brauchbarem Material habe ich irgendwann gesagt, so, ich mache jetzt nichts mehr in diesem Bereich. Es geht nicht mehr. Entstanden sind so in den 70er Jahren 10 zum Teil berühmt gewordene Fußball-Originaltonhörspiele. Die Sportreporterlegende Rudi Michel. Also, Sie glauben nicht an die kreative Leistung der Reporter. Rohrwolf glaubt daran. Rohrwolf sagt, ich halte die Fußballreportage für eine große, außerordentlich kreative Leistung. Ich ziehe den Hut vor den Reportern. Sie wissen, was Radio ist. Das ist der ursprüngliche Satz, auf dem er alles aufbaut. Er nimmt niemand auseinander. Er zerreißt nur die Reportagen und setzt sie wieder zusammen. Das ist eine unglaubliche dramaturgische Leistung und eine wahnsinnige Arbeit in meinen Augen. Gewaltigen Wortstrudel, die Aufschwünge und Abstürze werden auf engstem Raum zusammengedrängt. Das kann man schon gar nicht mehr alles schildern. Ja, ich wollte Ihnen etwas zu diesem Schiedsrichter sagen. Die Unentschlossenheit steht ihm schon ins Gesicht geschrieben. Einen der schwächsten Schiedsrichter, den ich je gesehen habe, der auch keine Kondition hat und der nicht einmal laufen kann. Aber das weiß der Schiedsrichter sicherlich noch nicht. Genutzt wird der Sog, der Dampf der Reportagen, die Sprechrituale, ihre charakteristische Metaphorik, ihre Dramatik und ihre zuweilen unfreiwillige Komik. Ein neues Lieblingsbeispiel von mir auf dieser Kassette, ich habe es vorher schon mal gehört, aber jetzt erst ist es ein Lieblingsbeispiel geworden, aus Reportermund, die Sonne ist hinter einem Dunstschleier verschwunden, so als ob gar nichts gewesen wäre. Das habe ich in dieser konsequenten Form auch noch nicht gesehen. Das ist natürlich großartig und ist eigentlich Samuel Beckett, wenn wir schon im Theater sind. Bloß ist Beckett meistens nicht so gut. Da greift er sich an den Kopf mit dem rechten Fuß. Der Mann, der noch die sauberste Hose anhat. Auf den Kopf, von da auf den Fuß und wieder auf den Kopf, nachdem die Herthaner ihm Zentimeter hart auf den Füßen stehen. Doch damit genug kehren wir in die Gegenwart zurück, wo inzwischen die Sonne hinter einem Dunstschleier verschwunden ist, so als wenn gar nichts gewesen wäre. Das habe ich in dieser konsequenten Form auch noch nicht gesehen. Und das ist für mich das Faszinierendste an Rohr, die Wörter. Nach dem Schnitzer des Ausputzers hob der Aufbauer den Abpraller über die Mauer in die Gasse, wo der Aufreißer mit dem Hammer am Drücker war, und den Abklatscher in die Lücke gab, wo der Abstauber den Abtropfer nahm und als Aufsetzer in den Kasten des Aufsteigers setzte. Mein Family, mein ganze Fam, Eli, mein ganze Zwei, Drei und, mein Vier und Fünf und Zwei und Ein, mein Family, wie wundersam. Wie wundersam, wie wir am Tisch, am runden Tisch von rundem Holz, wie Faust und Gabel hier und hier, Faust, Gabel hier, Mund da, und Fisch. Rohrwolf über die Abenteuerserie Pilzer und Pelzer, die zum ersten Mal 1967 erschien. Das Grundmuster dieses Buches ist, jemand, eben dieser Erzähler, kommt in ein Haus, um einer Witwe zu kondolieren. In diesem Haus geschehen dann auf 250 Seiten alle möglichen Abenteuer, getragen wesentlich von den beiden Hauptfiguren Pilzer und Pelzer, die sich entweder annähern oder auch voneinander wegentwickeln, die aber immer neu auftreten, möglicherweise auch in neuer Identität auftreten, und der Witwe. Das sind diese drei Personen und eine Unzahl von anderen Personen. Franz Mohn. Das Wort Witwe, ne? Ist auch so ein schönes Wort. Witwe. I-E, zweimal W, Witwe. Und dazwischen diese Stange, Witwe. Wie? Stange, we. Wiewe. Und dazwischen die Stange. Auch so ein Wort, ne? Und unglaublich, und noch in ganz anderer Weise aufladbar, ne? Aber auch in diesem Buch besser wahnsinnig, immer wieder taucht die auf, die schwarze Witwe macht dies und das und so weiter, ne? Wird getröstet, ist schon Witwe, aber wird kontrolliert und lauter so Sachen. Also da werden Spiele, also wirklich auch schauspielerische, szenisch-theatrale Spiele mit ihr getrieben, ne? Diese Witwe. Nur weil das Wort so ist, ne? Sonst gäbe es die gar nicht dort. Wir waren an eine Verdickung des Satzes gekommen. Das Wichtigste, was wir wissen, sagte Nobo, sind die Worte. Dazu kommt, dass gerade die Worte die Dinge betreffen, die auch nicht ganz unwichtig sind. Sie betreffen uns im Moment sogar mehr als die Worte. Welche Worte? Die Worte ganz allgemein, sagte Nobo. Und einmal hat Nobo gesagt, in einer ganz anderen Gegend, alles, was hier passiert, ist der Ausdruck der Worte. Das wird aber nur der begreifen, dem die Worte geläufig sind oder die Sätze. Das war das Wort, nach dem ich gesucht habe. Wie war es? Was? Das Wort. Das Wort? Ja, das Wort. Welches Wort? Na, das Wort, nach dem Sie gesucht haben. Ach, das Wort. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wirklich, es fällt mir nicht ein. Ich habe das Wort vergessen. Kein Wort mehr. Von hier an schweige ich und ich weiß, was ich damit sagen will. Das ist eine Methode der Wortverarbeitung. Wenn Sie die Gedichte mal so von der Seite, wie die gestrickt sind, dann sehen Sie, das ist ein Konterkarieren des völlig Fließenlassens seiner Prosa, jetzt sage ich das Wort Gedichte. Mir fiel manchmal ein, was er in Prosa schreibt, hat Balladessencharakter, so wie Balladen, ne? So. Erzählerisch, aber mit einem lyrischen Moment drin. Ne? Und wenn man die Sequenzen mal so auf der Zunge zergehen lässt, ne, dann merkt man, wie lyrisch auch seine Prosageschichten sind. Und da macht er einen anderen Stil der Lyrik. Einen sehr strikten, reduzierten, lakonischen Stil des Schreibens. Ne? Aus der Ferne grüßt der Watzmann Spitz und Hans Waldmann fällt in einen Schlitz. Waldmann hat sich nichts daraus gemacht. Er steht auf und fällt in einen Schacht. Waldmann steigt heraus und lacht, jedoch danach fällt Hans Waldmann in ein Loch. Schon erhebt er sich in alter Frische. Gleich danach fällt er in eine Nische. Ja, sagt Waldmann, gut, in diesem Sinne. Und fällt gleich danach in eine Rinne. Er steht auf und kommt heraus zum Glücke und fällt gleich danach in eine Lücke. Er steht auf, Hans Waldmann. Ja, das tat er. Und er fällt hinab in einen Krater. Nicht so schlimm, sagt Waldmann, doch dann bricht er plötzlich ein und fällt in einen Trichter. Als er aufsteht, sagt er, na, ich denke, das genügt, und fällt in eine Senke. Nein, sagt Waldmann, jetzt ist Schluss, ich dulde sowas nicht und fällt in eine Mulde. Schluss, sagt Waldmann, ich will das nicht haben. Er steht auf und fällt in einen Graben. Ende, sagt er, das wird mir zu bunt. Und er fällt hinunter in den Grund. Wir kommen zum Schluss. Nicht wahr? Ja. Zweifellos. Aber es ist ja nicht das Ende. Es ist etwas anderes als das Ende. Warten wir es ab. warten wir einfach alles ab. In meiner Autobiografie wird vieles davon zu lesen sein, was ich in diesen ganzen Zeiten aufgeschrieben habe, notiert habe. Jetzt wandert das Mondlicht an der rechten Seite des Zimmers entlang. Es zieht über die Gesichter. Über Schlötzers Gesicht, Gipsers Gesicht, Wurzers Gesicht, das sich in einem Schlaf verkrochen hat, Schutzers Gesicht, auch über das im Spiegel schwimmende Gesicht des Matrosen. Es trifft auf Ruckgaber, der sich verbeugt, die Geige matt in der Hand und sich den Schweiß von der Stirn wischt, der durch die Geschwindigkeit des Hin- und Herschabens erschienen ist. Es trifft auf den Direktor, der sich vom Klavierschemel erhebt, auch er verbeugt sich und auch er wischt sich das Gesicht. Der Mond schwirrt vorbei und plötzlich, mit dem Knacken des Schalters, strahlt die Lampe über dem Tisch auf. Jetzt wandert das Mondlicht an der rechten Seite des Zimmers entlang. Von Jürgen Roth. Es sprachen Christian Brückner, Andrea Wolf, Moritz Stöpel und Helmut Winkelmann. Im Originalton zu hören waren Peter Okotjewitz, Ludwig Harich, Eckart Henscheid, Rudi Michel, Franz Mohn, Karl Riha und Rohr Wolf. Ton und Technik Thomas Rombach. Regie Burkhard Schmidt. Redaktion Dorothee Meyer-Karwig. Schreiben macht mit Sicherheit glücklich. Vor allem, wenn man das tut und das schreibt, was man schreiben will. Das habe ich mir von Anfang an ausbedungen. Ich war oder ich bin ein Autor geworden, um mich Hierarchien zu entziehen. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2012. Mehr